Citizen Heaven, Rausekam, Bartu, Mietmonde, zu danken. Steffen, ach, wach auf, ich bin müde und will schlafen. Thorsten, ich bitte dich, hör mir zu, wir müssen reden. Steffen, reden, reden, das ist alles, was du kannst. Was bringt Thorsten? Thorsten, Steffen, Thorsten, Steffen, Thorsten, Steffen, ich bin müde. Thorsten, wie soll das weitergehen? So können wir nicht weitermachen. Warum nicht davon? Ich brauche hohe Freiheit. Thorsten, du denkst nur an dich. Achte mal auf die Leute um dich herum. Steffen, du bist einmal dich. Geh mit der Zeit. Verdammt, Thorsten. Steffen. Thorsten. Steffen. Thorsten. Steffen. Thorsten. Nein, nein. Steffen, Thorsten, Steffen, Thorsten, Steffen, ich bin mit dir. Steffen, du bist meine Liebe.